Erster ein Engel kam zu mir. Er hatte 7 Schalen. Er sagte, komm, ich zeige dir die große Hure. Sie sitzt am großen Wasser. Zweiter, die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Die Menschen auf der Erde sind betrunken vom Wein ihrer Unzucht. Dritter, der Engel brachte mich in eine Wüste. Ich sah eine Frau. Sie saß auf einem roten Tier. Das Tier hatte viele böse Namen. Es hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Vierter, die Frau trug Kleider in Rot und Lila. Sie hatte viel Gold, Edelsteine und Perlen. Sie hatte einen goldenen Becher in der Hand. Der Becher war voll mit schrecklichen Dingen und Unreinheit. Fünfter, auf ihrer Stirn stand ein Name, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der schrecklichen Dinge auf der Erde. Sechster, ich sah, dass die Frau betrunken war. Sie war betrunken vom Blut der heiligen Menschen und von den Menschen, die für Jesus gestorben sind. Ich war sehr erstaunt, als ich sie sah. Siebter, der Engel sagte, warum bist du erstaunt? Ich erkläre dir das Geheimnis der Frau und des Tieres. Das Tier hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Achter, das Tier, das du gesehen hast, war einmal da, ist aber jetzt nicht mehr da. Es wird aus dem Abgrund kommen und verloren gehen. Die Menschen auf der Erde werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen. Sie werden sich wundern, weil das Tier einmal da war, jetzt nicht mehr da ist und wiederkommen wird. Ihre Namen stehen nicht im Buch des Lebens. Neunter, hier ist Weisheit nötig, die 7 Köpfe sind 7 Berge. Auf diesen Bergen sitzt die Frau. Sie sind auch 7 Könige. Zehnter, 5 Könige sind schon gestorben. Einer lebt jetzt. Der andere König ist noch nicht gekommen. Wenn er kommt, wird er nur für kurze Zeit regieren. Elfter, das Tier, das einmal da war und jetzt nicht mehr da ist, ist der 8. König. Aber es ist auch einer von den 7 Königen. Es wird verloren gehen. Zwölfter, die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige. Sie haben noch keine Macht bekommen. Aber sie werden für kurze Zeit mit dem Tier Könige sein. 13. Diese Könige denken alle gleich. Sie geben ihre Macht und Kraft dem Tier. 14. Sie werden gegen das Lamm kämpfen. Aber das Lamm wird sie besiegen. Denn das Lamm ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Die Menschen, die bei ihm sind, sind berufen, auserwählt und treu. 15. Der Engel sagte zu mir, das Wasser, das du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind viele Völker, Menschenmaßen und Sprachen. 16. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier werden die Hure hassen. Sie werden sie verlassen und nackt machen. Sie werden ihr Fleisch essen und sie mit Feuer verbrennen. 17. Denn Gott hat ihnen gezeigt, was er will. Sie sollen tun, was er will. Sie sollen alle zusammenarbeiten und dem Tier ihre Macht geben. Das soll so lange dauern, bis Gottes Worte erfüllt sind. 18. Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt. Sie hat Macht über die Könige der Erde.